Whoa. Hey, sissy. Oh, yeah. Whoa. Hey, sissy. Oh, yeah. In those stuff, I still hear a man. Woman, sissy, finden kann. Sie fegt durch Stoff mit Energie. Macht Gymnastik wie noch nie. Im Garten blüht der Bambus fein. Da lädt sie alle Freunde ein. Kaffeeduft und ein gutes Glas. Bei ihr vergisst man Zeit und Maß. Hey Sissy, du hast Schwung im Blut. Dein Lachen tut uns allen gut. Hey Sissy, du bist unser Star. So echt, so herzlich, wunderbar. Hey Sissy, oh yeah, yeah. Hey Sissy, oh yeah, yeah, yeah. Hey Sissy, oh yeah, oh yeah. Du bist so wunderbar. Sie kocht mit Liebe, Herz und Stil. Da schmeckt man Leben und viel Gefühl. Vom Braten bis zur Pizza fein. Bei Sissy mag man immer sein. Sie redet gern, sie hört auch zu. Kennt jeden Nachbarn, gibt nie Ruhe. Ob Oma, Freundin oder Held. Sie ist unsere Sonne. Zog sie fort allein zu Mississippi, golden und fein. New Orleans, Musik und Nacht. Sie hat getanzt, gelebt, gelacht. Und Florian zu Haus, er lauschte sacht. Träumte von ihr in jeder Nacht. Dann kehrte sie heim, das Herz so weit.